Siebtens. Die Schlacht. Die Flügel mit 3-3 Decken. Cornua equitato kingre. Zwischen die 3-3 Abteilungen von leicht Bewaffneten einschieben. Equitatui. Presidia levis armaturae interponere. Den Feind einkreisen, einschließen. Hostem accornu circumvenire. Hostem allatere circumvenire. Acquiem amplecti. Vor der Front. Ante acquiem. Ante suorum acquiem. Kehrt machen. Anwenden. Signia convertere. Totum agmen circum agore. Schulter an Schulter stehen. Corpora corporibus applicare. Corpora corporibus applicare. Einen Igel bilden. Orbem facere. In orbem consistere. Sich den Rücken decken. Terga tuta apostibus redere. Starke Reserven aufstellen. Firmare subsidia. Gefechtsbereit ausrücken. Instructo aglumine e castris egreti. Im Sturmschritt vorgehen. Citato gradu in hostem ducre. Citato gradu in hostem ducere. Pleno gradu in hostem ducere. Die erste Linie bilden. Primum acquiem obtinere. Frontem obtenere. Die Truppen in Schlachtordnung aufmarschieren lassen. Acquiem instruere. Acquiem dirigere. Dem Feinde gefechtsbereit gegenüberstehen. In festis senis constitisse. aus einer verdeckten Aufstellung hervorbrechen. Illa tebris irrumpere. Ex insidis irrumpere. Eine Schlacht mitmachen. Proelio interesse. Alle Schlachten mitgemacht haben. Nullius proeli expertem fuisse. Eine Schlacht anbieten. Pugnanti copiam facere. Pugnai copiam facere. Sich auf keine Schlacht einlassen. Puniam detractari. Sich auf kein Gefecht einlassen. Suo saprolio continere. Suos acastris continere. Ein glückliches Gefecht liefern. Proelio secundo uti. Den Feind unter ungünstigen Bedingungen zu einer Schlacht zwingen. Hostis ad iniquium puniandi conditionem deducere. Eine Schlacht gewinnen, siegen, Sieger sein, die Oberhand behalten, den Sieg erringen. Acquie vincere. Superiorum discedere. Victoriam reportare ab aliquo. Victoriam referre ex aliquo. Victoriam consequi. Victoriam nancisci. Eine gewonnene Schlacht. Victoria parta. Teilsieg. Eine Schlacht verlieren. Acquie vinci. Inferiorem discedere. Angreifen. Impetum facere. Signa inferre. Den Angriff auf jemanden richten. Impetum convertere in aliquem. Den Angriff in geschlossenen Gliedern erwarten, auffangen. Impetum confertis ordinibus excipere. Den Angriff abschlagen. Impetum repellere. Impetum retundere. Mehr in der Defensive bleiben. Arcere magis quam inferre punia. Den Kampf erneuern. Proelium iterare. Proelium redintegrare. In der Flanke angreifen. In latere curare. Den Befehl zum Angriff geben. Zum Angriff blasen lassen. Proelio committendi sinium dare. Sinium tuba dare. Es mit dem Feinde aufnehmen. Hostem sustenere. Mutig auf den Feind eindringen. Signia acriten ferre. Signia acriten ferre. Auf den Feind einhauen, ihn niedermetzeln. Hostis caetere. Den Feind in die Enge treiben. Hostem locorum angustis claudere. Vom Feinde bedrängt werden. Impetu hostium premi. Den Feind beschießen. Tel ein hostem conicere. Tel ein hostem adicere. Die Geschosse schleudern. Tela conicere. Tela excutere. Tela ingerrere. Zwischen zwei Feuer geraten. Ancipiti proelio premi. Ancipi di Proelio Urgeri. In Schussweite sein. Sich innerhalb der Schusslinie befinden. Non longius abesse quam quotelum adici potest. Non longius abesse quam quotelum conici potest. Interiorem ictibus telorum esse. Es kommt zum Handgemenge. Res ad manus venit. handgemein werden. Manum conservare. Manus conferre. Arma conferre cum aliquo. Gratum conferre cum aliquo. Signia conferre cum aliquo. Gladiis remgerre. Sich täglich mit jemandem herumschlagen. Quotidianis proelis contendere cum aliquo. Sich am Kampfe beteiligen. Partem pugnae capessere. Immer wieder neue Truppen ins Gefecht werfen. Identitem integros, fessis sumitere. Ardescit pugna, der Kampf wird heiß. Es entbrennt ein mörderischer Kampf. Atrox pugna accenditur. Atrox pugna concitator. Atroxissimum certamen contrahitur. Wie die Löwen kämpfen. Ferrarum ritu pugnare. Die Schlacht steht vor der Entscheidung. Discrimem ultimum proeli adest. Es war noch keine entscheidende Wendung eingetreten. Nondum discrimen fortuna fecerat. Dubia victoria puniabatur. Die Entscheidung war da. Et discrimen sum rerum adducterat. Eine Entscheidungsschlacht liefern. De sum rerum dicertare. De summa rerum decretare. De summa rerum decretare. Finis.